Straße. Hallo Mutter Beimer, wollen wir Grobi verarschen? Hast du Lust mitzumachen? Was sollen wir denn machen? Wir rufen überall an und bestellen Grobi ganz teure Sachen, bis er pleite ist. Ja, von mir aus. Ja, hallo, ich hätte gern einen Kuchen. Den teuersten, den Sie haben. Zu Grobi, in die Sesamstraße 12, glaube ich. Ja, bitte? Na, ich bringe Ihren Kuchen. Den teuersten, den wir haben. Kuchen? Was? Das macht 5000 Mark. 5000 Mark. 5000 Mark. Mark! Grobi nochmal. Ich brauche ganz dringend einen Tisch. Wir bringen den Tisch. Für Grobi. 5000 Mark. Guten Tag, mein Name ist Grobi aus der Sesamstraße 12. Ich hätte gerne einen teuren Anzug. Und teure Schuhe. Hallo, ich bringe Ihren Anzug für 5000 Mark, jawohl. Wo kommt der denn her? Was, wie? Ich bringe Ihre Schuhe für 5000 Mark. Mark! Ein Auto. Ein großes Haus noch. Ein Pferd. Eine Swim-Swim-Pool. Wir wollen unser Geld. Ihr mit euren Scherzen. Grobi ist tot.